Also dann, herzlich willkommen sozusagen zum Vortrag. Die Vielfalt begreifen, wie Anarchistinnen mit Pluralität umgehen oder umgehen können. Ich hatte erst ein bisschen was an einen anderen Titel genannt mit Paradoxien, aber das war ein bisschen, vielleicht ein bisschen abgehoben, ich weiß nicht, aber im Grunde genommen meint es das ja sehr, was sehr ähnliches, weil ich glaube, die Grundidee ist letztendlich einfach, kennt das wahrscheinlich auch, ne, wenn man jetzt sagt, Vielfalt ist es zwar sehr schön, ja, man versucht Vielfalt, gut, Vielfalt ist auch gleichzeitig so ein neoliberales Multikulti-Wort, aber wenn man jetzt einfach so Pluralität drunter begreift, ne, Leute sollen unterschiedlich sein, dann ist das ja schon ein Teil des Anarchismus. Aber ich denke halt so, Vielfalt gut zu finden und so weiter, zu bejahen, das steht halt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist die Frage, okay, wie schafft man das denn in dieser Unterschiedlichkeit, auch was Gemeinsames eben rauszubilden? Also jetzt eine gängige Frage, also eine große Frage, wie ich die jetzt generell mir stelle, weil ich habe jetzt gerade die Möglichkeit oder ja, vielleicht eben auch das Privileg oder eben die Nötigkeit, mich halt aktuell mit anarchistischen Theorien sehr viel zu beschäftigen. Ich mache das aber eben nicht nur für mich und dann, weiß ich nicht, bin ich schlauer und schlauer als andere, sondern mir ist es schon sehr wichtig, dass ich dann das so mache, dass das anderen Leuten was bringt. Und zwar nicht, indem ich irgendwie ein kompliziertes Buch dann mal schreibe, sondern eben auch direkt. Ja, also die Leute, bei denen ich dann jetzt da Vorträge gemacht habe in den letzten 2-3 Jahren, das sind einfach unterschiedliche Leute, ihr kennt es ja, ne? Manche sind dann vielleicht eher Studis, manchmal war es auch eine Jugendgruppe, unterschiedlich oder so wie bei euch. Wie das halt auch die Vielfalt in der anarchistischen Szene so ist. Genau. Und dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wo hier so steht, aber das können wir ja dann in der Diskussion sehen. Also ich versuche halt so ranzugehen, tatsächlich eben erstmal nicht irgendwie mit meinen Annahmen und fertigen Vorstellungen ranzugehen, sondern halt tatsächlich so grundlegende Fragen zu besprechen, und so ein bisschen direkteres Ergebnis, was da draus kommt, ist, dass ich dann einfach auch versuche, so Texte zu schreiben, wie eben in der Guy Dao, wie der jetzt in so 4 Teilen veröffentlicht wird, den ich hier aber nochmal als Broschüre habe, für eine neue anarchistische Synthese. Das ist jetzt auch kein Programm, wie wir es jetzt machen sollen, damit jetzt alles super klappt, sondern einfach so ein bisschen, ja, theoretisch, philosophisch, wie auch immer, so ein bisschen die Grundlagen eben anarchistischer Synthese, so dieser Pluralität und wie man das zusammendenken kann. Also, dass ich schon versuche, dass meine intellektuelle Tätigkeit als Aktivismus zu begreifen und halt an die Leute zu denken, für die ich das mache. Das ist ja auch meine Motivation, also die Fragen, die ich mir stelle, sind konkrete Probleme, wie ich sie bei mir vor Ort irgendwie getroffen habe, gesehen habe, und mit dieser theoretischen Beschäftigung merke ich halt, okay, das sind generelle Probleme. So viel zur Vorrede. Ja, also so habe ich mir dies vorgestellt bei dem Vortrag. Erstmal Widersprüche, Paradoxie, Widerspruch, das ist ja so ein ähnlicher Begriff, da gehe ich ein bisschen drauf ein. Dann ist eben so eine These, die ich aufmache, dass anarchistisches Denken selber paradox ist, also das versuche ich gerade zu erarbeiten, da bin ich noch nicht fertig, aber so Grundgedanken wollte ich euch vorstellen. Dann die Pluralität anarchistischer Strömungen, und das Ganze mache ich dann noch ein bisschen an einem Beispiel, mal gucken, wie ich dazu komme oder ob das zu viel wird, an dem Spannungsfeld zwischen Individualismus und Kollektivismus, ne? Oder zwischen Einzelnen und Gemeinschaft. Das habe ich deswegen ausgesucht, weil das so ein Klassiker ist. Ja, da gibt es immer wieder Streits, und das hat jetzt nicht nur mit den Leuten an sich zu tun, sondern das ist so ein Grundproblem. Natürlich nicht nur im Anarchismus, sondern in der Gesellschaft insgesamt. Und am Ende, das wäre dann so ein bisschen der Diskussionsteil, was taugt das eben uns im Denken, um halt weiterzukommen mit solchen Grundproblemen. Alles klar, dann würde ich einfach dann einsteigen. Ich verwende natürlich manchmal so ein bisschen theoretische Fachbegriffe, weil ich das gerade mache, aber versuche das dann trotzdem zu erklären. Also es ist ja so, dass es die verschiedensten Widersprüche gibt in unserem Leben, zwischen Anspruch und Wirklichkeit meinetwegen, zwischen radikalen Gedanken und dem, wie die Realität ist. Das ist auch so ein Grundproblem, ne? Wenn man jetzt sagt, okay, wir folgen eine radikale Praxis oder eben auch Denkweise, wir wollen eben wirklich zu einer anderen Gesellschaft, mehr heißt das ja nicht, ist ja klar, wir leben aber unter, also wir leben unter bestimmten Bedingungen, die wir uns nicht selber ausgesucht haben, und die geben uns halt ganz klare Grenzen vor. Also die Frage ist, wie können wir mit dem Anspruch diese Grenzen halt erweitern und trotzdem das vorantreiben. Und wenn wir Widersprüche sehen, dann sind die halt oft sozusagen erstmal in unserem Verstand, also in unserem Alltagsverstand, so wie wir die Welt begreifen. Und das schreibt sich eben auch ein in die Art, wie wir denken. Also wir alle haben ja irgendwelche Grundannahmen, wie die Welt halt ist. Das ist so richtig so, sonst kämen wir überhaupt nicht klar. Die Wirklichkeit ist halt sehr kompliziert. Wir versuchen damit klarzukommen und dann müssen wir halt wissen, wie sind die Dinge, warum sind die Dinge so. Und das ist schon mal eine ziemliche Schwierigkeit, wenn man mit Leuten diskutiert, scheinbar irgendwie Argumente austauscht. Nehmen wir mal das Thema Rassismus, ne? Person hat eine rassistische Meinung. Da geht es ja oft nicht irgendwie um, da geht es ja oft nicht um eine sachliche Begründung, warum das so ist. Ne? Da heißt es, was weiß ich, die Ausländer nehmen uns die Arbeitsplätze weg und solche, diese gängigen Argumente, die ihr kennt. Aber eigentlich wissen wir ja, das kann man auch mit Zahlen dagegen argumentieren. Aber es geht ja letztendlich gar nicht um Tatsachen oder Zahlen. Ja? Das geht ja zum Beispiel um Ängste, die Leute haben und solche Geschichten. Das meine ich mit diesen manifestierten Bewusstseinszuständen. Also das ist wirklich tief in uns drin. Ich stelle die Frage aber an uns selber sozusagen, was sind unsere eigenen Grundannahmen, was sind unsere eigenen Dogmen und wie können wir die immer wieder überprüfen? Gut, das ist vielleicht noch ein bisschen abstrakt. Ich mache es jetzt mal konkreter ein bisschen an der anarchistischen Theorie, weil da wird gesagt, dass sie sehr vielfältig ist, das ist jetzt mal so ein bisschen schwurbelig positiv zu formulieren, aber vor allem ist der Vorwurf da, anarchistisches Denken an sich ist halt sehr widersprüchlich. Jetzt habe ich das so gemacht, wie man es eigentlich nicht machen soll, mit einem langen Zitat. Nämlich einer Kritik von Karl Marx an Pierre-Joseph Proudhon, den man wegen ganz vielen Sachen kritisieren kann und sollte, aber jetzt hier geht es um diese Denkweise. Und er schreibt Marx zum Beispiel in einem Brief: Herr Proudhon ist von Kopf bis Fuß Philosoph, Ökonom des Kleinbürgertums. In einer fortgeschrittenen Gesellschaft und durch den Zwang seiner Lage wird der Kleinbürger eines Teils Sozialist, anderes Teils Ökonom. Das heißt, er ist geblendet von der Herrlichkeit der großen Bourgeoisie und hat Mitgefühl für die Leiden des Volkes. Er ist Bourgeois und folgt zugleich. Im Innersten seines Gewissens schmeichelt er sich, unparteiisch zu sein, das rechte Gleichgewicht gefunden zu haben. Ein solcher Kleinbürger vergöttlicht den Widerspruch, weil der Widerspruch der Kern seines Wesens ist. Er ist selber bloß der soziale Widerspruch in Aktion. Er muss durch die Theorie rechtfertigen, was er in der Praxis ist. So. Ich denke, da ist auch tatsächlich eine ganze Menge dran. Ich bin gar nicht so der Marx-Zitierer, um ehrlich zu sein, aber es ist, glaube ich, schon eine Menge dran, weil, wenn man noch ein bisschen weiter reinschaut, besteht die Kritik vor allem daran, dass Proudhon eben nicht begreift, dass die Widersprüche in der Gesellschaft, Kapitalarbeit, ne, wäre jetzt so der Klassiker, dass das eben gesellschaftliche Widersprüche sind. Also die haben was mit der Form der Gesellschaft zu tun. Wenn man das nicht begreift, wird man eben keine radikale Kritik daran üben können, keine radikale Praxis, die diese Widersprüche tatsächlich aufhebt. Sondern man wird immer gucken, wie Proudhon das auch gedacht hat, wie kann man das irgendwie vermitteln, das gute Gleichgewicht. Das ist aber nicht wirklich radikal und ich glaube, das stimmt halt in dem Fall schon und das zeigt sich dann hier auch noch in diesem weiteren Zitat von 20 Jahre später, tatsächlich gar nicht so ohne jede Achtung sozusagen, also schon respektvoll, schreibt er dann, der Reihe Kleinbürger, also wieder Proudhon, ist zusammengesetzt aus einerseits und andererseits. Zu seinen ökonomischen Interessen und daher in seiner Politik, seinen religiösen, wirtschaftlichen und künstlerischen Anschauungen, so in der Moral, so in everything. Er ist der lebendige Widerspruch. Ist er dabei wie Proudhon, oder ich, ein geistreicher Mann, so wird er bald mit seinen eigenen Widersprüchen spielen lernen und sie je nach Umständen zu auffallenden, geräuschvollen, manchmal skandalösen, manchmal brillanten Paradoxien ausarbeiten. Und ich hatte ja schon gesagt, Marx ist ja auch ein sehr widersprüchlicher oder eigentümlicher Charakter, also das ist eh immer ein bisschen die Frage, ob die Kritik, die er bringt, nicht auch sehr viel mit ihm zu tun hat. Er kritisiert eben dafür, dass Proudhon seine eigene Situation ja nicht begreifen würde. Ne? Also irgendwie dieses Kleinbürger-Vorwurf, was ja so ein Klassiker ist, eigentlich totaler Quatsch, vor allem, weil es ja immer wieder wiederholt wird und dann total stumpfsinnig wird. Dazu möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil es sich eigentlich gar nicht so richtig lohnt. Ich finde, es ist halt Quatsch. Die Kritik, die bei Marx dahinter steckt. Aber der Gedanke ist ja, okay, unsere Umstände prägen unser Bewusstsein, was ich vorhin mit Alltagsverstand gemeint habe, ne? Und das ist schon wichtig zu betrachten. Wie werden denn unsere Vorstellungen von der Welt geprägt? Das hat natürlich was mit unserer Situation eben zu tun. Und klar, radikales Denken oder radikale Praxis meint natürlich, gesellschaftliche Widersprüche aufzulösen und sich nicht daran zu freuen, dass Dinge eben nur vielfältig sind. Okay, so viel dazu. Ich hatte schon gesagt, ich bin gar nicht der große Marx-Zitierer, aber das war in meiner Arbeit relativ wichtig, weil ich erstmal selbstkritisch rangehe. Wenn ich jetzt sage, okay, ich trete für Denken in Paradoxien ein, möchte ich gleichzeitig auch erstmal an die Ursprünge zurückkommen. Ich habe aber versucht, das ein bisschen rumzudrehen und mir dann die Frage zu stellen, okay, was ist, wenn diese Paradoxien tatsächlich eben die Grundlage von anarchistischem Denken sind? Also was ist, wenn Marx recht hat sozusagen und sagt, okay, anarchistisches Denken in Anschluss an Leute ist tatsächlich paradox, aber was ist, wenn das gar nicht negativ ist? Das war die Frage, die dahinter stand. Paradoxie insgesamt meint ja vor allem halt, dass Dinge gleichzeitig auf verschiedene Weisen sind. Bringe ich da noch verschiedene Beispiele, deswegen gehe ich gerade nicht hier so weit ein darauf. Jetzt würde ich das Zitat bringen. Ich habe dann halt geguckt, was gibt es an Paradoxien. Dann diese Philosophin gefunden, Marguerite Couenzo heißt sie, die so Einführung Paradoxien gefunden hat, geschrieben hat. Also philosophisch von 2015. Und da schreibt sie zum Beispiel, Paradoxien bergen inmitten scheinbar unproblematischer Bestandteile Konflikte. Paradoxien zwingen uns neu zu überdenken, wie wir die Dinge sehen, weil sie aufdecken, dass sich zwei oder mehr alltägliche Auffassungen widersprechen und uns mit der Nase darauf stoßen, dass uns eine scheinbar makellose Argumentation in einen Widerspruch oder einen offenkundigen Irrtum verstricken kann. Mit anderen Worten, Paradoxien zwingen uns in Frage zu stellen, ob unser intuitives Verständnis der Welt richtig zutrifft. Das gefällt mir eigentlich tatsächlich sehr gut, also wo wir merken, irgendwie unser Denken kommt an Grenzen oder stößt auf Widersprüche, wird ja oft gesagt, okay, da haben wir falsch gedacht oder sowas in der Art. Aber die Welt ist nun mal vielfältig. Wenn ihr überlegt, wir sind ja alle auch durch ganz verschiedene gesellschaftliche Institutionen geprägt. Ja, wir waren ja alle in irgendeiner Schule, die meisten hatten irgendeine Art von Familie, Freundeskreise, Ausbildung und so weiter. Der Ort, an dem man lebt, und da sind ja verschiedenste Leute, die verschiedene Vorstellungen von der Welt haben. Und jede und jeder von uns hat das ja alles irgendwie in seinem Kopf und muss das jetzt ein bisschen klar kriegen, okay, was denke ich denn selber sozusagen. Aber das ist immer, da sind verschiedene Vorstellungen gleichzeitig. Verschiedene Leute sagen verschiedene Wahrheiten so und wir alle finden dann unsere eigenen. Am besten natürlich, wenn wir es auch in so einem gemeinsamen Prozess machen. Genau, aber die Welt ist halt an sich komplexer, als wir begreifen können. Und hier finde ich es eben sehr positiv formuliert. Ne? Hier geht es darum, wenn wir eben auf so eine Paradoxie stoßen, dass scheinbar zwei Sachen gleichzeitig wahr sind, dann ist es eigentlich eine Herausforderung, einfach tiefer zu schauen. Und das hat eben nichts damit zu tun, jetzt irgendwie irrational zu sein, sondern tatsächlich, ich sage das Zitat, das lese ich nicht vor, ein bisschen zu lang, geht es darum, ja tatsächlich vernünftig sein Leben zu gestalten, wenn wir auf so Widersprüche stoßen. Ich zieh mal ein bisschen an. Und hier, warum es jetzt tatsächlich für den Anarchismus relevant ist, ist, weil ich glaube, es gibt tatsächlich im Anarchismus ganz viele so grundlegende Paradoxien. Auch andere Leute, auch Anarchistinnen, würden mir widersprechen und mich dafür angreifen, weil das dann scheinbar so beliebig ist. Aber dazu sage ich dann noch was. Also hier zum Beispiel die soziale Revolution. Das ist ja so ein Ding im Anarchismus. Ne? Man sagt eben nicht politische Revolution, man sagt nicht Reform, genau, man sagt nicht nur Evolution, sondern die soziale Revolution soll ja schon die gesamte Gesellschaft umwälzen. Aber gleichzeitig schreiben viele Anarchisten, dass es muss ja im sogenannten Hier und Jetzt beginnen. Und das ist ja komisch, weil das sind ja zwei verschiedene Sachen. Ja? Also scheinbar ist es jetzt die gesamte Gesellschaft, beginnt es jetzt im Hier und Jetzt, wo wir stehen. Und das scheint mir zum Beispiel eine Paradoxie zu sein. Weil es halt tatsächlich beides meint. So, ne? Also was weiß ich, wenn wir jetzt hier den kleinen Laden haben oder so, ist der Laden ja nicht an sich irgendwie die soziale Revolution. Vielleicht ist er ein Teil davon sozusagen. und gleichzeitig führt halt kein Weg daran vorbei, dass es hier stattfindet. Also das wird im Anarchismus eben betont, im Gegensatz auch zu, im Unterschied auch zu anderen Strömungen. Ein Klassiker natürlich auch dieses Problem mit Macht und Herrschaft. Ja, es ist klar, wenn jetzt Anarchisten Herrschaft grundlegend ablehnen, so als so eine Zentralisierung, so eine Verdichtung von Macht, dann ist es ja schön und gut, aber wie machen wir das praktisch? Nämlich natürlich, indem wir uns auch einfach Macht aneignen. Nehmen wir mal eine Demonstration. Leute versammeln sich und in dem Sinne stellen sie ja eine Macht dar. Aus der Macht folgt ja nicht gleich, dass sie herrschen wollen, sondern wir können mit der Demonstration natürlich auch Herrschaft angreifen, in Frage stellen, wie auch immer. Vor allem natürlich, wenn die Leute eine ähnliche Überzeugung haben, wenn die auch wissen, warum die da rumstehen und nicht nur irgendwie einen Spaziergang machen. Also wenn die eine geteilte Überzeugung haben, dann ist diese Demonstration mächtiger. Ja, weil klarere Botschaften, die Leute sind entschlossener und so weiter, sie wissen, warum sie da sind, dann ist diese Macht stärker tatsächlich. Also insofern ist völlig klar, um Herrschaft zu überwinden, geht es darum, dass wir uns Macht aneignen. Gleichzeitig, da wo Macht zur Herrschaft wird, ist es halt ein Problem. Ne? Klar, wenn Leute das anführen, wenn einzelne Gruppen das dominieren und verschiedene andere Sachen. Insofern auch das scheint mir ein bisschen so eine Gleichzeitigkeit sein, so eine Paradoxie. Eine andere zum Beispiel, dass es im Anarchismus darum geht, niemandem was aufzudrücken oder aufzuzwingen. Ja, und auf der anderen Seite wissen wir jetzt ganz realistisch, so viele sind Anarchisten nicht, auch andere Libertäre sind jetzt nicht in der Überzahl oder wie auch immer. Also nur irgendwie unsere Gegner zu überzeugen, wird sicherlich nicht möglich sein. Das sind natürlich auch die historischen Beispiele, Machno-Bewegung, Spanischer Bürgerkrieg und diese Kamellen könnte man da auch nehmen. Die anderen mache ich ein bisschen kürzer. Zerstörung und Erneuerung, auch so in den klassischen anarchistischen Schriften, das ist immer irgendwie gleich. Es wird schon immer so diese strukturelle Erneuerung, die Neuschaffung der Gesellschaft sehr stark betont. Aber es gibt eben immer auch das Moment halt, dass bestimmte Institutionen auch zerstört werden müssen, damit die Gesellschaft neu geordnet werden kann. Auch eine Gleichzeitigkeit, das geht ineinander. Ich mache jetzt, wie gesagt, nicht alle. Bei der Freiheit könnte man das ähnlich sagen. Wird manchmal gesagt, dass da zwei verschiedene Freiheitsverständnisse im Anarchismus sind, das Liberale und das Soziale, irgendwie auch ein bisschen gleichzeitig. Wobei Bakunin vielleicht eben mit der Idee der sozialen Freiheit tatsächlich eine neue anarchistische Freiheit entwickelt hat. Und Anarchie als Ordnung und als Unordnung ist auch so eine Sache. Klar, Anarchisten wird oft vorgeworfen, ja, wenn ihr die Herrschaft angreift oder abschafft, dann wird ihr alles im Chaos versinken. Und dann wurde gesagt, nein, Anarchie ist ja eine Ordnung, es ist ja eine Gesellschaftsordnung ohne Herrschaft. Gerade die Ungleichheit der Herrschaft schafft ja das Chaos in der Gesellschaft. Deswegen würde Anarchie für eine Ordnung stehen. Andererseits, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, wie eine abgeschlossene Anarchie eben aussehen soll, die dann einfach fertig ist sozusagen. Also ich glaube, es ist eben ja schon auch was sehr Anarchistisches, da immer wieder reinzukrätschen, die Unordnung zu schaffen. Und das sieht man auch, glaube ich, in vielen sozialen Bewegungen. Ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel feministische nehmen oder welche eben für die Freiheit der sexuellen Orientierung. Ja? Früher gab es halt die Frauenbewegung, kämpfte halt für die Befreiung der Frauen, erstmal in Gleichstellung, verschiedene Facetten, radikaler, bürgerlicher, wie auch immer. Aber indem die da Kämpfe gewonnen haben, da kamen dann auch Leute, die gesagt haben, okay, was ist mit den Leuten, die homosexuell sind, den Lesben, den Schwulen sozusagen, die wollen halt auch irgendwie ihr Recht haben, in der Gesellschaft respektiert zu werden. Noch später wurde gesagt, okay, das mit den zwei Geschlechtern ist ja eigentlich Quatsch sozusagen, auch biologisch schon Quatsch. Es gibt halt viel dazwischen, es gibt Leute, die sind inter, es gibt Leute, die verstehen sich als trans oder wie auch immer und noch viele andere Sachen. Und das sind Sachen, die kommen halt erst auf, wenn bestimmte Kämpfe gefochten sind sozusagen. Ja, erst in dem Moment, wo Feminismus auch Erfolg hat, kommen neue Gruppen und sagen, ihr seht uns nicht. Ne? Wie jetzt die schwarzen Frauen zum Beispiel, die jetzt von irgendwelchen bürgerlichen Mittelschichtsfrauen gar nicht repräsentiert werden. Ich denke, das liegt so einfach in der Sache. Und das ist so ein bisschen die Unordnung in dem Sinne, dass immer wieder neue Gruppen auftreten, die sagen, hey, wir haben ja ein eigenes Recht oder wir fordern unseren eigenen Anteil an der Gesellschaft ein. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass Anarchie eben nie eine feste Ordnung ist, sondern immer wieder sich selber in Frage stellt, dass da auch immer wieder jemand reinkrätscht, auch wenn das natürlich oft sehr nervig ist und die ein oder andere Punkerin ist vielleicht ein bisschen überstrapazierter als er so in der Geschichte. Na gut, was ich damit jetzt zeigen wollte, war, es sind ja grundlegende Sachen, die man daraufhin besprechen könnte, ob das nicht tatsächlich Paradoxien sind im Anarchismus. Andere Leute würden sagen, nein, oder mich direkt kritisieren und so weiter. Ich versuche das einfach mal so anzuschauen, sozusagen. Ich lade euch ein, quasi, lasst mal so überlegen, was ist, wenn das wirklich solche Paradoxien sind und was ist, wenn man da, wenn es uns Möglichkeit gibt, jetzt da besser drüber nachzudenken, was Anarchismus eigentlich ist. Weil ich denke, das ist die Ausgangsbasis dafür, dann den auch weiterzuentwickeln. So, okay, der zweite Punkt ist theoretische Axiome des Anarchismus als Ergebnisse eines Denkens in Paradoxien. Axiom heißt eigentlich nur Grundsatz letztendlich, ne? Grundsatz, Grundannahme, sowas könnte man sagen. Was sind Grundannahmen? Vielleicht auch Prinzip, wäre ein bisschen anderes Wort. Also ich will damit sagen, dass Grundgedanken, die im Anarchismus da sind, die kommen nicht einfach daher, weil irgendwie jetzt so ein, am Ende noch so ein Mann mit Bart das mal so aufgeschrieben hat, wie es halt ist, sondern das sind Ergebnisse von Auseinandersetzungen in sozialen Bewegungen. Ja, da haben Leute Erfahrungen gemacht, gemeinsam, kollektiv, und da haben es auch ein paar aufgeschrieben, vor allem wurde es aber auch so weiter gegeben. Also Anarchismus ist da eben sehr uneindeutig tatsächlich, weil es halt gleichzeitig alles dreist ist. Anarchismus ist halt, wo auch immer ich anfange, das ist hier bei mir auch gleichberechtigt. Anarchismus ist vielleicht zuerst mal eine ethische Haltung, ja. Ich will halt nicht, dass Tiere ausgebeutet werden, bestimmte Geschlechter unterdrückt werden, dass Leute ausgebeutet werden, es politische Unterdrückung gibt. Also die Verbundenheit mit anderen Menschen macht uns auch leiden an dem, woran andere leiden, die gefangen sind oder ausgebeutet, wie auch immer. Aber natürlich auch von positiven Aspekten her. Es gibt eine Vorstellung davon, wie wir anders miteinander leben, solidarischer, gleichberechtigter und so weiter. Und das ist erstmal, wie lebe ich sozusagen. Aber natürlich nicht nur alleine, sondern da kann man sich zusammenschließen. Anarchismus ist aber eben genauso auch eine soziale Bewegung. Ja, also natürlich schon seit 140, 200 Jahren, je nachdem, wie man es zählt. Da ist manches aufgeschrieben und manches auch nicht. Aber es sind vor allem Erfahrungen, die Menschen miteinander machen. Ja? Und Kämpfe, die geführt werden, Gemeinschaften, die es halt gibt, die sich unter dem Label versammeln. Und Anarchismus ist auch eine politische Philosophie, natürlich die eben die Herrschaft eben abzuschaffen und dass es möglich ist, in einer herrschaftsfreien Gesellschaft zu leben, mit noch vielen anderen Sachen, aber so ganz grundsätzlich. Und alles dreist ist Anarchismus, eben diese ethische Haltung, vielleicht auch Lebensstil, die politische Philosophie, die soziale Bewegung, ist es eben gleichzeitig und stärker als jetzt bei anderen Strömungen, auch alles gleich zu alles dreist zugleich, ne? Es ist eben sehr wichtig im Anarchismus, dass die Leute das tatsächlich leben, wofür sie eben eintreten, wie auch immer das dann genau aussieht. Ich persönlich sage deswegen auch, dass der Anarchismus so ein bisschen die Freikirche ist des Sozialismus, weil da ist es eigentlich tatsächlich ein bisschen ähnlich. Ich habe den Artikel dazu noch nicht geschrieben, aber ich glaube, das macht tatsächlich Sinn. Können wir vielleicht hinterher noch was sagen. Sozialismus hat ja jetzt schon gesagt, ne? Also da will ich jetzt gar nicht so groß weiter drauf eingehen. Ich verstehe Anarchismus als Teil eben des Sozialismus, als einen der großen Teile, auch wenn er jetzt eben nicht zahlenmäßig groß ist heutzutage, historisch schon eher. Aber von den Grundgedanken, ne? Wenn man jetzt Anarchismus, Leninismus und Sozialdemokratie eben zum Beispiel gegenüberstellt, Anarchismus ist revolutionär, wie hier in dem Beispiel der Leninismus, aber gleichzeitig lehnt er halt die Diktatur des Proletariats ab, wie die Sozialdemokratie. Und die beiden, Leninismus und Sozialdemokratie, beziehen sich halt auf den Staat als ein Mittel. Klar, Anarchismus macht das nicht, will eine Selbstorganisation ohne und gegen den Staat. Das liest man bei einigen Leuten hier, John Holloway zum Beispiel, die Welt verändern und die Macht zu übernehmen. Der verwendet jetzt diese Einteilung, noch andere Leute. Also auch hier zeigt sich, okay, da ist so eine Spannung drin, Anarchismus. Und jetzt zu den Axiomen, also diesen Grundsätzen, oder ich habe jetzt hier Prinzipien geschrieben. Ja. Soziale Revolution, so ein ganz großes Ding. Ne? Soziale Revolution, klar ist erstmal wie all diese Worte nur ein Wort, ein Begriff, aber eigentlich meint er schon was Gutes. Ich würde halt sagen, dass eben soziale Revolution ein Mittelding ist aus politischer Revolution und Reform oder auch Evolution könnte man das nennen, ne? Es geht eben nicht nur darum, dass die Gesellschaft sich Stück für Stück weiterentwickelt, ob einfach so oder eben mit Reform. Aber Anarchisten lehnen auch die politische Revolution ab, also dass einfach die Staatsmacht übernommen wird letztendlich und eine andere Macht jetzt den Sozialismus oder was auch immer einführt. Und deswegen die soziale Revolution als so ein Mittelding. Ein anderes Ding wäre so die Vorstellung von der konkreten Utopie. Da gibt es ja auch andere Leute, die nicht anarchistisch sind, hier Ernst Bloch oder sowas in der Art zum Beispiel. Ne? Aber eigentlich so ein uranarchistischer Gedanke, Utopie ist eben nicht dieser Utopismus, ja, ich mache die tolle neue Gesellschaft am Reißbrett, sondern ganz im Gegenteil, ne? Anarchisten haben dann gesagt, das ist Quatsch und kann autoritär sein, aber es wird uns vor allem auch nicht dazu führen, dass wir Leute motivieren, für eine bessere Gesellschaft zu kämpfen. Und trotzdem hat Anarchismus so ein utopisches Moment, ja, das zeigt halt über das hinaus, was halt besteht und gerade so im Bündnis jetzt mit anderen Gruppen merkt man dann die Unterschiede schon auch deutlich sozusagen, ne? Wenn man mit anderen linken, sozialistischen Organisationen zusammenarbeitet, gut, okay, ich meine, viele Leute bei Solid oder sowas in der Art würden jetzt auch der Kommunismus sagen oder die befreite Gesellschaft, ja, so ein marxistisches Unwort. Aber es ist halt tatsächlich oftmals Phrase, auch bei den Linksradikalen, ja, auch bei den straight, krass Linksradikalen, es ist halt oftmals eine Phrase sozusagen, irgendwie diese Vorstellung einer anderen Gesellschaft, was schade ist und ich finde das gut, ist eben keine Phrase oder so ein, nur so ein Spruch auf dem Transpi sein zu lassen, sondern sich tatsächlich diesen Anspruch aufzuerlegen, wie kommen wir zu einer anderen Gesellschaft, was ist die konkrete Utopie. Das wäre vielleicht auch nochmal so ein Ding, da gibt es dieses Wort präfigurative Politik, das wird viel in den neueren Schriften verwendet, bei David Graeber oder Gabriel Kuhn hat das auch manchmal irgendwie in den Büchern. Also das meint eben so eine vorwegnehmende Politik eigentlich. Ich kenne mal auch viel aus dem Anarchismus, dass eben gesagt wird, die Aktion, die wir machen, die soll nicht nur eine politische Aktion sein, die soll schon einfach tatsächlich diese andere Gesellschaft schaffen. Wir können das schon einrichten, wie wir anders leben wollen. Natürlich nicht perfekt und so weiter, ist klar, sind ja sowieso bloß Menschen, aber es soll halt schon gezeigt werden, wie eine andere Gesellschaft aussehen soll. Was weiß ich, der Umsonstflohmarkt ist sicherlich so ein gängiges Beispiel jetzt und alle Sachen, wo man jetzt nicht eben geldbasiert zum Beispiel tauscht oder so. Und das ist vielleicht so ein Mittel, den könnte man sagen, aus in der Realpolitik. Manche sagen auch radikale Realpolitik oder zumindest unter den Linken, aber letztendlich ist es eigentlich das Gleiche, würde ich sagen. Aber es ist auch was anderes als jetzt so dieses nur utopische oder dieses nur ethische, nur die Kunst sozusagen. Also die Verwirklichung halt von was anderem, was ich aber eben in so ein Artefakt gieße. Also klar, Kunst hat natürlich schon zum Beispiel Potenzial, Gesellschaftskritik zu üben oder was anderes zu sein. Aber die geht halt nicht direkt auf die Straße oftmals. Dann ist es schon was anderes. So, auch ein ganz großes Thema im Anarchismus natürlich dieses adäquate Ziel-Mittel-Verhältnis. Ich habe da jetzt gerade kein anderes Wort gefunden, vielleicht hier später eins. Also die Mittel, die Anarchistinnen wählen, sollen den Zielen entsprechen, die sie halt verwirklichen. Es ist eines der Grundsteine auch, wie die anderen auch, ne? Und ich glaube, und darüber gibt es ganz viele Debatten. Vor 100 Jahren, vor 140 Jahren und so weiter streiten sich die Leute und schreiben Texte drüber. Was weiß ich, Bakunin, Kropotkin, Malatesta, Emma Goldman, die ich dann irgendwie alle gelesen habe, aber darum geht es an der Stelle jetzt ja nicht. Und ich denke, das ist vielleicht auch eben so eine Paradoxie eben zwischen einfach der Aussage, okay, die Ziele rechtfertigen die Mittel, das wäre so das bolschewistische Ding, aber das findet man natürlich auch in anderen Ausrichtungen. Oder eben die Mittel sind Selbstzweck. Ja, nehmen wir mal jetzt mal ein unverfängliches Beispiel. Nehmen wir mal ein Konzert, ein Punkkonzert oder so. Oder auch ein anderes Konzert, was ihr aber organisieren würdet oder sozusagen Zecken oder wie auch immer ihr euch bezeichnet, organisieren, um Leute zu erreichen. Da gäbe es ja zum Beispiel beide Wege. Ja? Also man könnte sagen, okay, wir machen dieses Konzert, damit wir die Jugend agitieren können oder so. Das ist so ein bisschen die Ziele werden durch die Mittel gerechtfertigt. Das andere wäre aber, Mittel sind Selbstzweck, okay, irgendwie politisch, wir haben dieses Punkkonzert, aber am Ende ist es halt doch nur Subkultur, in Anführungsstrichen, ja. Also das dient halt nicht mehr dazu, Leuten dann doch nochmal was mitzugeben oder eine Kritik aufzumachen oder zumindest wirklich eine Gegenkultur zu schaffen oder sowas in der Art. Da ist der Anspruch gar nicht mehr da. Das hat sich halt selbst verselbstständigt. Es wurde eben nur noch vielleicht Soziokultur am Ende sogar. Irgendwie soll anarchistisches Denken was dazwischen sein. Und das letzte Beispiel, was ich da jetzt rausgesucht habe, ist die direkte Aktion, auch so ein Schlagwort im Anarchismus. Das ist, glaube ich, eben so eine Mischform zwischen politischer Aktion und ethischer Haltung. Da ließe sich zum Beispiel könnte man das Beispiel finden, verschiedene Sachen, ne? Beim zivilen Ungehorsam und so. Sachen, die in direkte Richtung direkte Aktion sind, sind halt nochmal was anderes. Nehmen wir zum Beispiel jetzt aktuell die Klimakämpfe und so. Könnte eine Gruppe sagen, okay, wir besetzen jetzt diesen Braunkohlebagger, weil wir keinen Bock haben auf einen Kohleausstieg 2050 noch irgendwas. Wir wollen den Kohleausstieg jetzt und wir wollen eigentlich gar nicht, dass der Staat vor allem den macht, sondern dass die Gesellschaft da umdenkt und wir verbinden es mit einer Systemkritik. Das wäre die direkte Aktion. Und das entsteht natürlich ganz stark eben aus einer ethischen Haltung tatsächlich, aber die kommt halt in eine Aktion, offensiv zu werden. Das hat politische Aspekte, aber es ist eben nicht nur strategisch, ja. Es wird jetzt eben nicht nur in der Aktion, könnte man sich vorstellen, nicht nur überlegt, okay, wir machen das genau an dem und dem Tag, damit die Medienöffentlichkeit da gerade drauf fokussiert ist, weil parallel ist Ende Gelände oder sowas in der Art und deswegen kriegen wir mit dieser Aktion eine ganz große Medienöffentlichkeit, das wäre halt so eine strategische Überlegung. Die direkte Aktion ist in dem Sinne direkt, als dass sie halt nicht diese ganzen Kalkulationen durchgeht, sondern sagt, okay, hier ist ein Problem und dagegen machen wir halt konkret was. Nicht ohne jede Überlegung, aber da geht es erstmal darum, wirklich einen Unterschied zu machen. Vielleicht habe ich es nicht so gut erklärt. Ich glaube jedenfalls, wenn ich es nochmal wiederhole kurz, diese soziale Revolution, konkrete Utopie, was ich hier eben als diese vorwegnehmende Politik gesagt habe. Dieses richtige Verhältnis von Zielen und Mitteln und die direkte Aktion. Ich glaube, das sind schon sehr grundsätzliche Worte und ich denke, das sind tatsächlich solche Mischformen, könnte man jetzt sagen, oder eben Paradoxien. Es sind diese Sachen gleichzeitig. Okay, du hast eine Frage? Diese Pfeilrichtung, die gegensätzlich verstehe ich ja als, dass du der Paradoxien gegenüberstellst, ne? Naja, die Paradoxie ist das zusammen, würde ich sagen. Weil eine politische Aktion entsteht ja oft, oder der Wunsch nach der unmittelbaren direkten Aktion entsteht ja aus deiner persönlichen ethischen Haltung heraus, aus dem nicht aushalten können eines Zustands, der dir von diversen Seiten aufoktroyiert wird. Also entsteht ja der Wille, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Das sehe ich jetzt gar nicht so als Paradoxie, oder ich habe jetzt die Darstellungsform falsch verstanden. Nee, ich denke, du hast sie nicht falsch verstanden. Und das hat politische Aspekte, aber sozusagen, es hat was direkt mit uns zu tun. So, ich würde das halt so sagen, ne? Man könnte diese Aktion ja auch anders so aufziehen, dass man sagt, okay, es gibt einen Vorbereitungskreis und das gute Mittel ist halt diese Braunkohlebaggerbesetzung und dann wird entschieden, wer jetzt diesen Braunkohlebagger besetzt, weil das erzeugt Druck, damit eine Forderung an die Politik gestellt wird. Also damit zum Beispiel in der Klimakommission und in dem Beispiel jetzt halt, ne, gezeigt wird, dass wir auch anders können oder auch Druck erzeugen können. Aber das ist halt eine sehr politische Denkweise, ne? Will ich auch gar nicht schlecht machen, aber die direkte Aktion ist halt in dem Sinne, zielt nicht darauf ab, in der Klimakommission Druck zu erzeugen oder bessere Karten zu haben, sondern ja, direkt das Übel anzugehen. Wir können es gerne diskutieren, sozusagen. Ich bin auch für Kritik. Also ihr könnt mich auch gerne zerfetzen, aber es würde ich halt auf gleich verschieben. Okay, diese Überlegung hat natürlich bei mir einfach eine praktische Relevanz, dass ich halt ausgehe von dem, was ist. Und das ist so die Vielfältigkeit, die Unterschiedlichkeit, ein anderes Wort für Heterogenität der Strömung im Anarchismus. So. Und auch das kennen wahrscheinlich viele von euch. Es gibt im Anarchismus ganz verschiedene Strömungen. Nagelt mich auch hier auf das Schema nicht fest, das könnte man auch anders machen. Aber hier habe ich es mal so ein bisschen aufgezeichnet. Das soll so ein bisschen historisch sein, jetzt nicht mit Jahreszahlen, ne, aber links würde das so ein bisschen losgehen in der Entwicklung und so genau habe ich es nicht, aber aus Liberalismus, Frühsozialismus und so radikaler Demokratie entsteht dann an einem gewissen Punkt das, was dann wirklich das eigene anarchistische Denken ist, sagen wir mal um 1840 rum oder nach der 1848er Revolution, das waren so vielleicht so ein bisschen wirklich die Anfänge tatsächlich von so auch anarchistischem Denken. Da sind auch viele Debatten passiert und so weiter, aber so eine Grundunterscheidung ist zum Beispiel die zwischen Individualismus und Anarcho-Kommunismus. Ne? Das war so ein Grundkonflikt. Und später kamen dann eben noch andere Sachen dazu. Klar, die neuen sozialen Bewegungen dann 50er, 60er, 70er haben dann nochmal stärker den Feminismus reingebracht, den es auch früher schon gab. Die ökologische Bewegung und so weiter, die dem Anarchismus natürlich sehr stark war. Oder andere Strömungen. Also worum es jetzt hier geht, warum ich es zeige, ist einfach, um zu verdeutlichen, okay, Anarchismus ist sehr vielfältig und gemeinhin sagen Anarchistinnen, das ist ganz toll. Aber wenn man sagt, das ist ganz toll, steht halt auf der anderen Seite, okay, wie kriegt man das zusammen oder soll das zusammengebracht werden? Also es wirft halt scheinbar erstmal Widersprüche auf. Nicht zuletzt gibt es halt deswegen immer wieder alle 5 bis 10 Jahre wieder irgendwie eine Gruppe, die halt zum Beispiel sagt, okay, das ist einfach viel zu chaotisch, unverbindlich, undogmatisch, wir brauchen jetzt einen straighten Weg. So, dafür steht zum Beispiel der Plattformismus. Aber prinzipiell auch andere Gruppen, die halt sagen, okay, diese ganze Vielfältigkeit ist halt zu diffus irgendwie, wie kann man das den Leuten denn verkaufen? Es ist halt immer nur so, wer macht, der macht, alle machen irgendwie und so weiter, aber es ist halt zu widersprüchlich scheinbar, um jetzt eine schlagkräftige Bewegung zu werden, die irgendwie eine klare Linie hat und solche Sachen, die Leute sich halt auch wünschen, weil es eigentlich auch was mit ihrem Bedürfnis zu tun hat, tatsächlich in einer anderen Gesellschaft zu leben, das ist ja berechtigt. Ja, dann muss man das halt als Bedürfnis reflektieren und nicht eben versuchen, das anderen aufzudrücken. Okay, kleiner Exkurs. Auf jeden Fall gehe ich erstmal so ran, es gibt diese Pluralität. Wie kann ich mir das erklären? Wie kann man damit sinnvoll umgehen? Und das bedeutet aber ja nicht, dass ich jetzt alles super toll finde. Also ich habe natürlich selber auch eine Position, was ich jetzt sinnvoll finde oder nicht sinnvoll. Ich versuche erstmal zu erklären, wie das zusammenhängt. Okay, und ich glaube, das ist auch wieder so ein bisschen vielleicht etwas abgehoben oder so, ich habe das paradoxe Spaltungslinien genannt. Ja, ich habe einfach gedacht, okay, es gibt so Grundprobleme, die sich durchziehen seit 100 Jahren und mehr. Und die spalten sozusagen Anarchismus, nicht mal unbedingt so negativ, sondern das sind so Grundsachen. Das eine ist schon eben dieser Individualismus und der Kollektivismus, ne? Also der Fokus halt auf die Einzelnen, der Fokus auf die Gemeinschaft. Ich glaube, das ist schon so ein Grundwiderspruch und da gibt es tatsächlich Texte von vor 100 Jahren und älter, die sich darum streiten. Gehe ich dann noch vielleicht ein bisschen näher drauf ein. Eine Grundfrage ist natürlich auch die der Legitimität von eigener Gewaltanwendung und da wisst ihr ja auch, es gibt ja den gewaltfreien Anarchismus, es gibt jetzt den Insurrektionalismus, die sich tatsächlich ja nicht irgendwie kreuzen. Also es gibt ja diese Gruppen und Zeitungen einfach, die sind ja vorhanden, eigene Zeitungen, eigene Gruppen, die jetzt auch kaum im Dialog sozusagen sind. Da gibt es höchstens mal irgendwie, jemand hat irgendjemanden angepisst und fühlt sich falsch verstanden und eine Erwiderung und so, aber so wirkliche Schnittpunkte gibt es nicht, weil es einfach eine Grundfrage ist sozusagen im Anarchismus. So eine andere, das habe ich auch etwas kompliziert formuliert, metaphysisch, antimetaphysische Bezüge im holistischen Weltbild. Also auf der einen Seite, ne, ist ganz klar, Anarchismus lehnt organisierte Religion ab, Kirchen als Teil der Herrschaft, Ideologie. Und da können wir sagen, so materialistischer Atheismus, ja, Bakunin ja zum Beispiel sehr vorne dran, aber eben viele andere, die gesagt haben, okay, wir müssen Kirche bekämpfen. Und dann ging es aber schon noch weiter, also dann ging es schon auch noch um eine generelle Religionskritik als Ideologie. Und auf der anderen Seite gibt es auch religiösen Anarchismus, ne? Es gibt auch den christlichen Anarchismus. Und die Frage ist gar nicht mal so alt, also oder die ist gar nicht abgeschlossen. Also gerade jetzt in den USA oder Lateinamerika, da gibt es ja auch so indigene Leute, die halt Kämpfe führen gegen Naturzerstörung und so weiter, Zerstörung ihrer Lebensräume. Das sind auch oft Leute, die Spiritualität pflegen und so. Ich würde jetzt gar nicht zu Anarchistinnen erklären, Aber da gibt es schon ja Schnittpunkte irgendwie von der Bewegung tatsächlich zu den Leuten, weswegen die auch gesagt haben, wenn wir jetzt denen sagen, dass eure Spiritualität halt Schwachsinn ist, dann ist es ein total arrogantes, eurozentrisches Ding, was wir denen aufdrücken. Das geht halt gar nicht. Wir müssen es schon respektieren. Vielleicht können wir auch einfach mal noch was davon lernen, nämlich eben zumindest zu verstehen, dass wir in einer ganzen Welt leben und dass wir mit den Dingen verbunden sind und so weiter. Ja, da kriegt man dann leicht so den Vorwurf, dass es dann so ESO ist oder so harmoniesüchtig und so weiter. Aber ich glaube, es ist schon auch was sehr grundsätzlich Anarchistisches zu sagen, okay, wir sind halt nicht alle irgendwie vereinzelt und können halt machen, was wir wollen oder so, sondern so mal ein bisschen in größeren Bezügen denken. Dazu muss man ja nicht gleich religiös werden. Also ich glaube, auch das ist so ein Grundkonflikt, wobei es da gar nicht so viel vielleicht gestritten wird, aber da gehen die Strömungen auseinander. Hier bei dem habe ich so immer auch viel Kritik bekommen bis jetzt, also so eine Spaltung anhand von Natur- und Technikverständnis, ne? Wenn man einerseits eben so einen Primitivismus nimmt, der jetzt Zivilisation an sich abschaffen will oder scheiße findet, bin ich jetzt auch nicht Fan von, aber letztendlich ist es teilweise auch ein bisschen eine Scheindebatte. Es gibt jetzt auch nicht viele Leute, die das vertreten oder so. Es sind halt sehr einzelne. Und auf der anderen Seite sehe ich das auch, gibt es so einen Cyber-Anarchismus, ne? Also so was sich um diese Hack-Aktivismus entwickelt hat, also sehr technikaffin eben ist. Sagt auch jemand mal zu mir, ja warum, ich kann doch irgendwie die Technik nutzen und trotzdem irgendwie Feind der Zivilisation sein oder zivilisationsfeindlich eingestellt sein. Also so einfach ist das jetzt nicht, ich mache das hier ein bisschen schematisch. Es schien mir als ein Widerspruch zu sein. Und das Letzte, das ist auch etwas komplizierter, da habe ich noch nicht so die Worte für, das sind auch nicht die Strömungen, aber die Grundfrage hier ist eben, wie ist denn die Herrschaft strukturiert? Also anders formuliert, verstehe ich den Staat vor allem als eine Institution oder als ein Verhältnis zwischen Menschen? Ich glaube, das sind auch nochmal so zwei Pole. Wenn es eine Institution ist, dann gehe ich da anders mit um, als wenn ich sage, es ist vor allem, wie wir zueinander stehen. Letztendlich ist es auch beides. Aber das sind trotzdem so zwei Pole. Okay, und wenn wir jetzt noch mal anders rangehen an diese Pluralität, diese Vielfalt halt im Anarchismus oder Unterschiedlichkeit, sieht man das auch einfach an Strategien, die Anarchistinnen gewählt haben, um Unterschiede zu machen oder um was anderes zu verwirklichen. Und da ist eine Grundannahme, dass Herrschaft zwar einerseits überall in der Gesellschaft ist, sogenannte Totalität, eine Herrschaft ist überall, wir kommen nicht raus, selbst wenn wir jetzt auf eine einsame Insel ziehen, ja gut, dann sind wir jetzt nicht mehr in der Gesellschaft, können wir aber eben auch nichts verändern. Also es ist keine anarchistische Haltung und abgesehen davon ist die Gesellschaft ja weiterhin in uns sozusagen. Also es wird schon gesagt, es gibt jetzt kein außerhalb von Herrschaftsverhältnissen. Herrschaft durchdringt eben schon alles, aber, und das ist halt sehr wichtig, im Anarchismus wird dann gesagt, eben zu unterschiedlichen Graden. Wenn man zum Beispiel den Staat als Herrschaftsverhältnis versteht, neben der Nation, Patriarchat, vielleicht noch anderen, die man finden könnte, in der Naturbeherrschung, weil das sind Herrschaftsverhältnisse, der Staat vielleicht eben auch ein Herrschaftsverhältnis, also wie wir als Menschen zueinander stehen, dann ist er ja offensichtlich eben nicht überall gleich vorhanden. Wenn ich zum Beispiel an einem Innenministerium vorbeilaufe, da ist da halt schon sehr viel Staat konzentriert, würden wahrscheinlich auch alle sagen. Auch die Leute, die da reingehen und rausgehen, haben sehr viel Staat in sich drin, zumal wenn es halt Beamte sind, so, ne? Wenn ich jetzt eben hier in so einen Raum gehe, dann ist es schon doch deutlich weiter weg vom Staat. Es ist natürlich nicht draußen, weil auch wir haben alle Staat in uns sozusagen. Wir werden ja auch gezwungen, Staat in uns zu haben. Das ist halt kein Außerhalb, aber es ist eben schon mal was anderes als das Innenministerium in diesem Beispiel. Und nur weil es eben diese Unterschiede gibt, können wir halt auch was anderes verwirklichen. So halt die anarchistische Denkweise. Einerseits versucht es eben der Individualismus. Ne? Staat ist entstanden, indem Staat halt ganz viele Bereiche der Gesellschaft einfach an sich gezogen und reguliert und unterworfen hat. Durch die Schule, das Militär und halt die Bürokratie, die alle Zugriff auf uns als einzelne Menschen halt machen. Ja, wir sollen geformt werden, wir sollen eben dienen irgendwie, wir sollen halt, auf uns soll zugegriffen werden und wir sollen halt Arbeitsmarktsubjekte sein. Und das ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern wir werden als Menschen ja so geformt halt durch Institutionen. Und der Individualismus sagt ja im Wesentlichen, also der anarchistische Individualismus, dass wir uns dagegen wehren können, geformt zu werden durch Bürokratie, Militär, meinetwegen auch Kirche und zum Beispiel auch die Beschulung. So. Also sich rauszuziehen und zu sagen, nee, ich bin erstmal Mensch und nicht irgendwie hier Staatssubjekt oder Staatsbürger. Und als dieser Mensch wehre ich mich da halt dagegen auf verschiedene Weise. Eine andere Strategie wäre dieses der Fokus eben auf Kommunen und auf so Bünde, ja, also auch historisch gab es da vielleicht Handwerkerbünde und halt zum Beispiel irgendwelche Kommunen im Sinne von Dorfgemeinschaften und so, wo der Gedanke war, es sind ja auch schon Vereinigungen vorhanden, die halt nicht staatlich sind. Die Kommunen organisieren sich ja schon selber. Das ist ja jetzt nicht nur positiv, aber der Gedanke ist, wenn die Kommunen sich alle selber organisieren oder die Leute in Bünden oder sowas in der Art, in Handwerkerbünden und in sonstigen Gruppen, wenn die sich selber organisieren, sind die gar nicht so anfällig und angewiesen auf den Staat. Wenn sie sich dann noch zusammenschließen, können sie halt was anderes verwirklichen und brauchen gar nicht den Staat. Was drittes wäre der Syndikalismus. Im Syndikalismus wird gesagt, dass die Gewerkschaft, also im Anarchosyndikalismus, wird gesagt, dass die Gewerkschaft die Keimzelle der kommenden Gesellschaft sein soll. Also wie die Gewerkschaftsorganisation ist, soll auch die andere Gesellschaft sein, nämlich herrschaftsfrei, aber eben gut organisiert. Und da geht es mehr in die Richtung zu sagen, wie organisieren wir denn alle Funktionen in der Gesellschaft? Wie organisieren wir denn, dass das Krankenhaus funktioniert und die Fabrik und die Altenversorgung und die Ausbildung der Leute und die Verwaltung der Kommune? All das muss organisiert werden, aber eben herrschaftsfrei. Und dafür brauchen wir eine Gegenorganisation, die Staat ersetzen kann. Vielleicht was Viertes wäre eben so Kommunen und Alternativbewegungen, ne? Also wie zum Beispiel bei Gustav Landauer, der es so vorgestellt hat, man könnte sich halt rausziehen und mit denen, die wollen, erstmal was anderes verwirklichen, ne? Indem man sich da zusammenschließt und was anderes vorlebt tatsächlich. Und ähnlich ist es auch in der Alternativbewegung, ja? Also erstmal einen anderen Lebensstil vorleben, sei es jetzt, was weiß ich, Veganismus, anderes Verhältnis zwischen Geschlechtern oder sowas in der Art. Verschiedene Sachen, das ist ja auch keine jetzt 68er Erscheinung oder so, sondern das ist ja auch sehr alte Bewegung, also eben auch mindestens 100 Jahre, auch nicht nur positiv in jeglicher Hinsicht oder geglückt, aber das ist auch ein Ansatz, um sich rauszuziehen. Und ein letztes vielleicht, was vielleicht der Anarchokommunismus stark macht, sind eben so verstreute Netzwerke. Das hat eben auch zum Beispiel Peter Kropotkin schon vorgedacht, der gesagt hat, okay, Organisierung soll eben nicht nur, sollen halt nicht nur die Einzelnen sein, die sich stark machen gegen den Staat und rausziehen. Es soll nicht nur die Kommune sein, die sich selber organisiert, nicht nur der Arbeitsplatz, nicht nur irgendwie eine andere Lebensweise, sondern wir können uns anhand eben ein anderes Interesse organisieren. Und zwar theoretisch global oder über Grenzen hinweg und über vielleicht auch Milieus hinweg. Und auch das ist ein Ansatz, eben aus dem Staat rauszustreben. Zum Beispiel, wenn man heute irgendwie sich zusammenschließt, um Leuten die Flucht übers Mittelmeer zu ermöglichen, ist das ja auch ein Zusammenschluss von Leuten aus ganz unterschiedlichen Regionen, Ländern, wie auch immer, unterschiedlichen Leuten, die an verschiedenen Stellen sind und auch mit dem Versuch, Grenzen zu überwinden und eben Staat in Frage zu stellen. Das könnte zum Beispiel sein. Okay, ich gucke gerade mal auf die Uhr, wie spät es ist überhaupt. Wie spät ist es denn? Ja. Jetzt würde ich eben nochmal zu dem Beispiel kommen und zu dem von Individualismus und Kollektivismus, um das jetzt nochmal zu verdeutlichen. Ich werde das aber, glaube ich, gar nicht alles im Detail machen, sondern so ein bisschen einfach nur kurz vorstellen. Ich habe da auch noch einfach einen anderen Vortrag dazu, aber um das vielleicht noch ein bisschen anschaulich zu machen. Okay, jetzt wird es ein bisschen anders. Ich habe halt eine Studie gemacht und da habe ich so 43 Quellentexte untersucht, also anarchistische Quellentexte, die ich eben zu verschiedenen Strömungen zugeordnet habe. Und die Grundfrage war halt, wie gehen die mit Individualismus und Kollektivismus um? Einfach deswegen, weil ich gemerkt habe, das ist so ein Grundproblem. Das gibt auch Diskussionen von 100 Jahren und mehr und es gibt halt sehr aktuelle Diskussionen um diese Frage, was ist das richtige Verhältnis zwischen den Einzelnen und der Gemeinschaft? Egal ob jetzt eine Gruppe oder halt die ganze Gesellschaft. So, das ist oft halt sehr ähnlich eigentlich in der Diskussion. Deswegen habe ich halt versucht, verschiedene historische Phasen halt zu suchen. Also ganz alte und auch aktuelle Texte einfach zu nehmen. Und der Gedanke war halt, egal was die jetzt, also wozu die sich positionieren, also ob die jetzt sagen, ja, das Kollektiv, ja, das Individuum, oder auch was sie kritisieren, wenn sie sagen, Individualismus ist scheiße oder Kollektivismus oder wovon sie sich abgrenzen, also egal, wie die sich aufeinander beziehen, es geht eigentlich immer um dieses Grundproblem trotzdem, dass es eine Spannung gibt, ein Spannungsfeld zwischen Individualismus und Kollektivismus. Und zwar deswegen, weil das nicht nur ein Problem im Anarchismus an sich ist, sondern weil das ein Problem in der Gesellschaft ist, in der wir halt leben. Und damit müssen alle umgehen. Und Anarchismus geht da auf eine bestimmte Weise damit um. Und wie die Anarchisten damit umgehen, das hat mich halt interessiert. Und dann habe ich das angefangen, irgendwie einfach zu schauen, wie sind die Texte, und habe halt die Texte analysiert. Also da sind dann eben auch so Texte, in denen es halt darum geht, klar. Und die verschiedenen Möglichkeiten habe ich gefunden, ja. Also es gibt Texte, die ignorieren einfach dieses Spannungsfeld. Ich muss mal ganz kurz weitergehen. Es gibt Texte, die, die lösen das in eine Richtung auf. Welche, wo das so vermittelt wird. Welche, wo es versucht wird, das so zusammenzuführen, zu sagen, das ist eigentlich was Drittes. Und welche, die einfach sagen, okay, das ist halt eine Paradoxie, die können wir nicht auflösen. Jetzt habe ich noch ein paar Beispiele, die ich versuche kürzer vorzustellen. Also beide Seiten sozusagen, also sowohl die Leute, die halt im Individualismus sind, als auch die, die in so kollektivistischen Strömungen sind, beziehen sich halt auf diese Frage. Hier führe ich jetzt noch ein paar Beispiele an, wo das ist. Für diese Ignorierung, also einfach zu sagen, da ist gar kein Widerspruch. Da gibt es zum Beispiel diesen Text von Henry David Thoreau, ne? Also sehr früher Text auch, 1849, so ein Klassiker auch. Er schreibt zum Beispiel, nur eine einzelne Verpflichtung bin ich berechtigt einzugehen, und das ist, jederzeit zu tun, was mir recht erscheint. Man sagt, dass vereinte Massen kein Gewissen hat, und das ist wahr genug. Gewissenhafte Menschen aber verbinden sich zu einer Vereinigung mit Gewissen. Also, das ist natürlich ganz interessant, was sagt er hier? Okay, die Masse hat halt kein Gewissen, aber er möchte halt nach dieser Gewissensentscheidung leben. Und er sagt halt, wenn die Leute dieses Gewissen haben, dann werden sie sich schon zusammenschließen und dann wird es schon stimmen. Aber er stellt sich gar nicht die Frage, woher kommt denn dieses Gewissen? Das ist halt da oder es ist halt nicht da. Es ist trotzdem ein klasse Text halt. Aber es zeigt halt, er ignoriert halt das Problem, dass dieses Gewissen ja erstmal irgendwie in der Gemeinschaft sich rausentwickelt. Also auch seins irgendwie, nachdem er jetzt die richtige Entscheidung trifft. Beim Kollektivismus ist es ähnlich jetzt sozusagen. Auch ein guter Text von Emma Goldman hier zum Beispiel, die schreibt, Individuum und Gesellschaft haben seit Ewigkeiten einen unbarmherzigen, blutigen Kampf um die Vormachtstellung geführt, da jede Seite blind für den Wert und die Bedeutung der jeweils anderen war. Also Individuum, Gesellschaft kämpfen gegeneinander, so ein bisschen pathetisch vielleicht. Und eine Seite später schreibt sie, doch zwischen Mensch und gesellschaftlichen Impulsen gibt es keinerlei Konflikt, wie es auch keinerlei Konflikt zwischen Herz und Lunge gibt. Das ist ja sehr schön, dass es halt keinen Konflikt gibt. Aber komischerweise schreibt sie halt vorher was anderes. Ne? Die Seite vorher steht noch, es ist irgendwie ein unerbittlicher oder unbarmherziger, blutiger Kampf. Auf der nächsten Seite steht, es gibt eigentlich gar keinen Konflikt. Weil der Anarchismus diesen Konflikt halt einfach lösen würde. Aber sie schreibt halt nicht, wie das geschieht, sondern tut halt einfach so, als wäre das so. Und das ist halt ein Problem. Da wird gesehen, dass sie halt ignoriert, dass da ein Problem ist oder dass sich nicht einfach auflösen lässt. Und so habe ich das jetzt weitergemacht, auch für die anderen Formen. Auf das gehe ich jetzt nicht alles ein, aber hier zum Beispiel noch, weil das ein gutes Beispiel ist. Wenn wir jetzt wieder den Kollektivismus nehmen, für ein Beispiel in die Richtung, wo es in eine Richtung aufgelöst wird. Eben ein Text von Carlo Cafiero, so ein anarcho-kommunistischer Grundtext, der schreibt, der anarchistische Kommunismus tritt ein für die umfassende und vollständige Freiheit der Individuen, die frei und eben nur durch ihre Bedürfnisse, ihre Vorlieben, ihre Sympathien angetrieben werden, sich mit anderen Individuen in einer Gruppe oder Assoziation zusammenzuschließen. Dies verlangt eine freie Entwicklung der Assoziation, die sich mit anderen Assoziationen in der Kommune föderiert und in einem Distrikt, eine freie Entwicklung der Kommunen, die in einer Region föderiert sind und so weiter. Die Region in der Nation und die Nation in der Menschheit. Das liest man zum Beispiel auch bei Bakunin und so weiter. Von unten nach oben föderieren sich die Leute. Und das ist sehr interessant, weil er schreibt, es geht im Anarchismus um die Befreiung der Individuen sozusagen. Das ist das Ziel aller anarchistischen Strömungen, die tatsächlich sich freiwillig zusammenschließen sozusagen, nur nach ihren Bedürfnissen und ihren Sympathien. Aber für ihn ist halt völlig klar, als Anarcho-Kommunist, das verlangt eine ganz bestimmte Assoziation. Das geht konkret eben in dieser Assoziation, die sich zusammenschließt in der Kommune und die auf jede immer höhere Ebene. Und hier werden zwei Sachen vermengt. Ne? Die Zielvorstellung ist die Befreiung der Individuen, aber das ist gebunden an eine ganz, ganz bestimmte Organisationsform, die anarcho-kommunistische. Und das macht, glaube ich, auch total Sinn, weil er sieht sozusagen, dass es das Individuum zu befreien das Ziel ist, aber er sagt, es braucht eben diese kollektivistische Organisation. Also sozusagen Ziel und Organisation, ethischer Anspruch und Organisation werden hier halt gemischt. Und es gibt noch andere Beispiele, auf die ich nicht jetzt alle im Detail eingehe, weil es zu lang ist, vielleicht später dann noch. Auch der Individualismus löst es oft in eine Richtung auf. Hier habe ich tatsächlich auch viele Quellen gefunden. Es wird eben auch oft vermittelt, ja, also sowohl bei dem Individualismus, diesem Text von Huxley zum Beispiel, oder beim Kollektivismus, hier zum Beispiel in dem Text von Johann Most, die jeweils andere Seite sehen, ja, die sagen, okay, als Individualisten, ich sehe die Kollektivisten, ich sehe, dass wir eine Gesellschaft brauchen oder eine Gemeinschaft brauchen auch, um uns als Individuen zu befreien, und dafür muss ich die Gesellschaft ändern. Und es gibt auch eben kollektivistische Leute, die sagen, okay, wir wollen vor allem eine Massenorganisation, die Veränderung der ganzen Gesellschaft, aber die Individuen, die einzelnen Leute, dürfen eben nie untergebuttert werden, die dürfen da nie autoritär übergangen werden sozusagen, wie das autoritäre Varianten des Kommunismus eben machen. Und da ist der Unterschied. Die Befreiung der Einzelnen ist das Ziel aller anarchistischen Strömungen. Aber wie das geschehen kann, wie das halt verwirklicht wird, da gehen die Meinungen halt total auseinander. Und das war eben gleichzeitig ein Anarchismus und Debatten seit, wie gesagt, 100 Jahren und mehr. Es gibt auch einen schönen Text von Enrico Malatesta, der schreibt zum Beispiel, ja, diese Debatte Individualisten, Kollektivisten, wir streiten uns hier und zerfetzen uns fast auf unseren Treffen. Das heißt immer Spaltung. Aber eigentlich ist das nur ein Problem, was halt die anarchistische Szene angeht, weil erstens sind wir total wenige, also sehr marginal so, wir haben gar nicht so die Bedeutung, dass es überhaupt Leute außerhalb unserer Szene interessiert, diese Frage Individualismus, Kollektivismus sozusagen. Und dahinter, das finde ich schon einen guten Text, halt dahinter steckt aber die Erkenntnis, erstens, es gibt halt andere Sachen, sind halt deutlich wichtiger, als sich anhand dieser Dogmen eben zu streiten. Und zweitens, wir sollten uns halt einfach auf gemeinsame Ziele besinnen, und wo wir das nicht verwirklichen können, dann müssen die Leute halt eben ihre eigenen Wege gehen, ihre Gruppen, aber das heißt nicht, dass wir uns unbedingt bekämpfen müssen oder die ganze Zeit dogmatisch uns streiten müssen. Und es gibt viele Texte tatsächlich, die sich mit diesem Thema Individualismus, Kollektivismus beschäftigen. Auch der von Peter Kropotkin in seiner Ethik sagt er schon eben zum Beispiel, es gibt eben die Tendenz, ne, zu gesellschaftlichen Impulsen, also dass wir uns mit anderen verbunden fühlen. Es gibt aber auch die Tendenz in der modernen Gesellschaft, dass wir Individualität verwirklichen wollen, unser eigenes Leben, das ist die moderne Gesellschaft. Und das Ziel der neuen anarchistischen Ethik ist eben nicht, wie jetzt beides gegeneinander auszuspielen, sondern beides tatsächlich zusammenzubringen. Die Grundfrage: Wie können wir zu einer Gesellschaft kommen, die uns allen ermöglicht, individuell zu sein? Zuletzt gibt es eben noch ein paar Texte, die das so darstellen, dass es an sich eine Paradoxie ist. Hier dieser recht aktuelle Text von Lawrence Davis, der sagt halt am Ende eines längeren Textes in dem Buch The Paul Gross Handbook of Anarchism, ist halt neu erschienen, kostet halt ziemlich viel Geld, aber man kann da auch anders rankommen, dass am Ende seiner Abhandlung schreibt er halt, wir müssen einfach zwei Grundfehler vermeiden. Einerseits zu sagen, es gibt eine unüberwindliche Kluft zwischen Individuen und Gemeinschaft. Also zu sagen, das geht einfach nicht zusammen. Oder halt der andere Fehler zu sagen, dass irgendwie in so einer idealen Anarchie das einfach versöhnt wäre. Ja? Wie am Anfang in dem Text von Emma Goldman das halt zum Beispiel stand, in der Anarchie gibt es halt keinen Widerspruch mehr. Aber sie begründet halt nicht, wie das passiert. Okay, was ich jetzt versucht habe vorzustellen, war einfach eine Art und Weise, wie halt Leute, die sich mit Anarchismus beschäftigen oder sich als Anarchisten verstehen, mit den Widersprüchen umgehen können, die in der Gesellschaft sind. Weil es sind nicht nur die Widersprüche in unserem Kopf, es sind die Widersprüche in der Gesellschaft. Und deswegen habe ich vorgeschlagen, das als Paradoxien zu begreifen, also zu verstehen, dass Dinge halt gleichzeitig sind oder auch wahr sein können und das nicht einfach so stehen lassen, sondern das soll uns halt motivieren, tatsächlich unser Denken zu hinterfragen, immer wieder neu und halt voranzukommen mit dem, was wir halt denken sozusagen und auch dann machen. Also nicht auf irgendwelchen Wahrheiten beruhen, nicht auf irgendwelchen Dogmen halt letztendlich uns gründen, wie die Welt halt ist oder die Politik oder das, was wir machen, sondern halt immer wieder neu zu schauen, wovon können wir ausgehen, was blenden wir aus, wie sehen das andere Leute sozusagen. Also so eine sehr selbstkritische, reflektierte Haltung will ich eigentlich damit machen. Und das ist jetzt nochmal so kurz die Zusammenfassung, ja, als Ecksteine habe ich das genannt. Also wir leben in einer Gesellschaft voller Widersprüche, die formen unser Bewusstsein. Und Paradoxien sind eben nicht falsch gedacht, sondern die zeigen erstmal diese Widersprüche auf, in denen wir leben. Anarchismus ist eben von sehr viel verschiedenen Paradoxien durchzogen und geprägt, und zwar auch schon eben in den Grundannahmen, also in so sehr grundlegenden Sachen. Und deswegen entsteht daraus diese Unterschiedlichkeit, die Heterogenität des Anarchismus und diese Konflikte, diese Spannungen, die immer wieder da sind im Anarchismus. Ich habe das eben dargestellt an diesem Beispiel von Individualismus und Kollektivismus jetzt zuletzt. Man könnte es auch an diesen anderen Fragen machen. Jetzt gerade aktuell bin ich so ein bisschen bei der Frage der sozialen Revolution. Das hatte ich ja vorhin kurz angerissen. Da ein bisschen zu schauen, ist das auch eine Paradoxie? Und natürlich würde ich mir halt eben wünschen, dass dieses Denken in Paradoxien eine Antwort ist auf die Widersprüche in der Gesellschaft, in der wir leben, aber nicht in dem Sinne einfach zu sagen, okay, es ist halt alles irgendwie unterschiedlich, wir müssen drauf klarkommen, sondern in dem Sinne, dass wir schon versuchen, die Nuss zu knacken, also schon versuchen, irgendwie weiterzukommen damit und nicht nur sagen Vielfalt, sondern tatsächlich auch uns überlegen, wie lässt sich denn was Gemeinsames ausbilden. Und das ist natürlich konkret gemeinsame Organisierung mit unterschiedlichen Leuten. Es bedeutet aber auch eben, dass wir zwar alle unsere eigenen Gedanken haben, aber dass es auch wichtig ist für eine sozialrevolutionäre Bewegung, wenn man das mal so nennen will, auch gemeinsame Grundannahmen zu haben sozusagen. Und diese Frage, wofür stehen wir, halt tatsächlich, dass es mehrere Leute auch beantworten können. Das sind, glaube ich, eben sehr, sehr praktische Fragen, die ich dann hoffe, damit auch noch ein bisschen weiter beantworten zu können. Und das ist natürlich völlig klar, was ich euch jetzt vorgestellt habe, war jetzt nicht, wie es halt ist, sondern ich habe einfach versucht, solche Grundprobleme zu erfassen, um vielleicht ein Stück weiterzukommen damit. Okay, soweit der Vortrag. Danke.